Der Fall Arbogast. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Thomas Hettche. Zweiter Teil. Dass die Sozialistische Deutsche Demokratische Republik ihre Staatsbürgerschaft völlig souverän gestaltet. Seien Sie herzlich willkommen in unserer Fernsehküche, meine Damen und Herren. Einen recht schönen guten Abend. Wahrheit ist, ein Land, das andere Völker der Freiheit darauf, kann im Innern selbst nicht frei sein. Die Parteitage der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands setzen nicht nur Meilensteine. Die amerikanische Reaktion muss in faschistischer Manier die innere Opposition niederknüppeln. Aber unsere Parteitage weisen nach gründlicher wissenschaftlicher Forschung, Einschätzung und öffentlicher Diskussion vor allem auch unseren weiteren gemeinsamen Weg. Gerichtsmedizinisches Institut der Charité. Fritz Sarrazin, guten Tag. Ich würde gern Frau Dr. Lawanz sprechen. Am Apparat. Mein Name ist, wie gesagt, Fritz Sarrazin und ich bin in den Fall Arbogast involviert. Sie erinnern sich? Sie haben ein Interview zum Scheitern des Wiederaufnahmeantrages gegeben, das vor kurzem auch im Schweizer Fernsehen übertragen wurde. Ja? Deshalb rufe ich an. Mir hat sehr gefallen, was Sie zum Gutachten Ihres Kollegen Maul gesagt haben. Ich unterstütze Ansgar Klein, den Anwalt von Herrn Arbogast, bei seinem Bemühen um eine Wiederaufnahme. Wir möchten anfragen, ob Sie sich bereit erklären könnten, in diesem Fall ein Gutachten abzugeben. Ein Gegengutachten zu Professor Maul, meinen Sie? Ja, natürlich. Ich weiß nicht. Dazu müsste ja das ganze Material erst einmal hierher nach Ost-Berlin kommen und ich müsste dann zum Prozess nach Westdeutschland fahren können. Ja, genau. Das müsste man arrangieren. Professor Maul ist unzweifelhaft eine Kapazität. Ja, natürlich. Aber jeder kann sich irren. Leider ist Professor Maul nicht bereit, Fehler einzugestehen. Gehe ich recht in der Annahme, dass das Problem die Frage der postmortalen Blutungen ist? Ja. Von wo aus rufen Sie an? Warum fragen Sie? Nur so. Ich wüsste gern, wo Sie leben. Ich wohne im Tessin. Sie werden den Ort nicht kennen. Bissone, oberhalb des Luganersees. Und warum interessieren Sie sich so sehr für Lustmörder? Ich bin Schriftsteller. Ach, und Sie schreiben Krimis? Sie werden lachen, ja. Aber um auf den Grund Ihres Anrufs zurückzukommen, bevor ich Ihnen ein Gutachten zusagen kann, muss geregelt werden, wie das relevante Material zu mir und wie ich dann nach Westdeutschland komme. Das müsste zunächst mit meinen Vorgesetzten abgeklärt werden. Unter diesen Voraussetzungen bin ich gern bereit, ein Gutachten zu erstellen. Es war kalt hier unten in dem gekachelten Raum. Roch muffig kühl. Guten Abend. Wie schön Sie sind. Der Tod war wächsern wie eine durchsichtige Plastiktischdecke. Katja Lawanz zog das Augenlid hoch, suchte den Blick der Toten und hielt ihn dann kaum aus, als er sie völlig starr traf. Wie es wohl ist, nichts mehr zu spüren. So kalt zu sein und tot. In einem Wiederaufnahmeverfahren genügt nicht, dass Beweise angeboten werden, die andere Feststellungen als möglich erscheinen lassen, sondern solche Beweise müssen unvereinbar mit dem Urteil sein. Dies aber ist bei keinem Gutachten der Fall. In diesem Prozess versickerte die Zeit. Nun war es schon wieder Winter und die Beschwerde, die Dr. Klein vor fast anderthalb Jahren gegen die Ablehnung einer Wiederaufnahme des Verfahrens eingereicht hatte, war erst jetzt vom Oberlandesgericht Karlsruhe als unbegründet zurückgewiesen worden. Eine Weile hatte Arbogast daraufhin die Arbeit und den Hofgang verweigert. Klein zweifelte schon daran, ob es gut gewesen war, Arbogast immer wieder Mut zu machen. Karl Liebknecht! Die Konterrevolution, Volksmarinedivision, die Republik ausrichten. So, Sonderstudio Deutschland treffen. Für eine neue Etappe unserer staatlichen Jugendpolitik. Rauchen Sie? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ihr Partner, Herr Sarrazin, hat mir schon einiges über den Fall erzählt. Und ich hatte ihm ja auch bereits am Telefon gesagt, dass ich grundsätzlich bereit wäre, die Begutachtung zu übernehmen. Ja, und das freut uns. Ich bin sicher, dass die Formalitäten geklärt werden können. Sie sind am Lehrstuhl für gerichtliche Medizin der Humboldt-Universität beschäftigt und zugleich hier? Ja, ich habilitiere mich gerade. Respekt. Ich bin geschieden. Ich auch. Die Leiche eines Menschen ist ein seltsames Ding. Auch nach dem Tod ist der Mensch noch eine Persönlichkeit. Im römischen Recht war der Leichnam Dies Manibus geweiht den Händen des Gottes und die Angehörigen hatten lediglich das Bestattungsrecht. Ich finde, das löst das Problem ganz gut. Sie meinen die Frage, ob der Mensch, der während des Lebens Träger des Rechtslebens ist, als Toter einfach zu einer Sache werden kann? Exakt. Sachen sind als Eigentum eines Fremden oder der Gemeinschaft definiert, was hieße, dass eine Leichenöffnung eine Sachbeschädigung darstellen könnte. Oder wenn die Leiche ein Körper bliebe, Körperverletzung. Ja. Daher ist bei uns von höchstrichterlicher Seite entschieden worden, dass eine Leiche keine eigentumsfähige Sache und also auch nicht vererbbar ist. Genauso wenig aber ein Körper. Ein seltsames Ding also. Auch nach dem Tod noch zwischen Leben und Tod. Ich mag seinen Blick und seine Stimme. Ich denke, Sie werden in den nächsten Tagen grünes Licht bekommen. Für Gutachten und Reise. Etwa zur selben Zeit hatte Fritz Sarrazin im Seebad am Utukay einen Termin bei Anton Kaser von der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Der See war an diesem Tag so unbewegt wie schwerer Stoff. Sarrazin verspürte nicht die geringste Lust, irgendwie mit diesem Wasser in Berührung zu kommen. Ich habe mir sagen lassen, Sie sind Fachmann für Geodäsie und Fotogrammetrie. Das ist richtig. Für unseren zweiten Wiederaufnahmeantrag ist es von entscheidender Bedeutung, welchen Beweiswert die Fundortfotografien hinsichtlich Arbogasts Schuld haben. Denn allein auf diese Fotos als einzige Grundlage bezog sich das Gutachten Mauls. Ich verstehe. Das Problem ist nun, dass wir schon in einem ersten Wiederaufnahmeantrag versucht haben, die Fotos als alleinige Indizien der Anklage zu entkräften. Leider hat das Gericht zwar unsere verbesserte Technik anerkannt, aber hinsichtlich der Kompetenz, was auf den Bildern zu sehen sein könnte, gleichwohl dem Gerichtsmediziner Professor Maul, wie es so schön hieß, die überlegene Sachkenntnis zugesprochen. Wir haben an der ETH einen Auswertungsautomaten für Fotos entwickelt, der das Unterscheidungsvermögen des menschlichen Auges bei weitem übertrifft. Damit ist es möglich, zum einen die Identifikationsleistung des menschlichen Betrachters zu verbessern und zum anderen diese zu objektivieren. Das heißt, die Möglichkeit von Fehlurteilen hinsichtlich dessen, was man sieht, wird minimiert. Exakt, das ist die Idee von Halifax M4. Samstagmittag war normalerweise außer dem Notdienst, der die Toten entgegennahm, niemand im Institut. Die Leiche einer Frau, noch keine 10 Stunden tot. Anfang 40. Die Leichenstarre hält noch an. Nur einmal soll mir egal sein, warum sie tot ist. Sie hat schöne Schultern. Katja Lavans drehte die Tote sanft auf die Seite. Dann ging sie zum Waschbecken, befeuchtete ein weißes Leinentuch, nahm einen Ziegelstein heraus und ging wieder zu der Toten zurück. Mit einer Hand hob sie den Kopf vorsichtig an und schob den Ziegelstein so unter ihren Hals, dass die Kante sich an eben der Stelle befand, an der man bei Marie Gurt jene Male gefunden hatte, die Professor Maul für Strangulationsmarken gehalten hatte. Ganz vorsichtig legte sie den Kopf darauf. 23 Jahre, noch fast ein Mädchen. Todesursache, Leuchtgasvergiftung. Sie ist schon 5 Tage tot. Auch sie drehte Katja Lavans zur Seite. Doch diesmal legte sie den Ziegelstein ohne Abpolsterung unter. In 3 Stunden werde ich die ersten Bilder machen und nach 12 Stunden noch einmal. Dann werden wir sehen. Ihr fiel auf, dass die beiden Frauen einander zugewandt lagen. Wie Schläfer. die ganz in sich versunken, doch um die Nähe des anderen wissen. Er stand dann auf, schrie nach Vater und Mutter. Zahlreiche friedliche Demonstrationen. Muss zum Friseur. Aktionen mit Gewaltanwendung. Seine letzten Worte waren Soldaten. Zugleich drei andere Finger auf ihn selbst zurückweisen. Arbogast wusste längst nicht mehr, ob er schon wach war, wenn er sich mit den immer selben Bewegungen anzog, wusch und wartete, bis die Klappe sich öffnete und der Becher Malzkaffee und das Brot hereingereicht wurden. Es ist für immer. Ansgar Klein sah von einer Akte auf und nickte ihm lächelnd zu. Er hatte Arbogast lange nicht gesehen und ihm war bei dem Gedanken an diesen Moment etwas unwohl gewesen. Ich komme wegen eines neuen Wiederaufnahmeantrages zu Ihnen, Herr Arbogast. Es ist endlich soweit. Wir haben neue Munition beieinander und ich wollte Ihnen gerne zeigen, wie wir vorgehen werden. Frankfurt am Main, den 24.06.1968. Wiederaufnahmeantrag durch Strafverteidiger Dr. Ansgar Klein. Neuen und erheblichen Beweismitteln im Sinne von Paragraf 359 StPO. Dieser zweite Wiederaufnahmeantrag hebt vor allem auf den Komplex der postmortalen Blutungen ab und versucht so neue Fakten zu schaffen, Herr Arbogast. Was heißt postmortal? Nach dem Tod. Wie ich Ihnen ja vor einer Weile schon schrieb, geht es darum, neue und möglichst wichtige Gutachter zu gewinnen. Das ist uns nun gelungen, wie ich finde. Vor allem haben wir Dr. Katja Lawanz von der Humboldt-Universität in Ost-Berlin überzeugen können zu gutachten. Aus der Zone? Ja. Katja Lawanz ist eine sehr angesehene Pathologin. Sie hat herausgefunden, dass die Tote so oft bewegt wurde, dass sämtliche Spuren und Zeichen auch nach ihrem Tode zustande gekommen sein könnten. Dann haben wir noch das Gutachten von Professor Anton Kaser von der ETH Zürich. ETH heißt Eidgenössische Technische Hochschule. Das ist die berühmteste Universität in der Schweiz, Herr Arbogast. Das wird schon. Nach all der Zeit? Sie ist tot. Und ich bin es auch. Tote Haut über kaltem Fleisch. Das ist die Zeit. Und die Stille. Hans? Ja? Ich hab noch nicht genug. Marie. Für immer. Wenn die Engel reisen, lacht der Himmel. Die Wiederaufnahme. Herr Arbogast, die Wiederaufnahme ist angeordnet. Eben gerade habe ich den Bescheid vom Landgericht Gangart erhalten. Ansgar Klein hier aus Frankfurt. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe, Herr Arbogast? Ja. Herr Arbogast, hören Sie mich? Ja. Vielen Dank, Herr Klein. Sie müssen mir nicht danken, Arbogast. Aber wissen Sie denn überhaupt, was das bedeutet? Arbogast! Sie sind frei, Arbogast! Hören Sie, Sie dürfen sofort gehen. Das Gericht hat nach § 360 StPO Vollstreckungshemmung angeordnet. Ja. Soll ich Sie abholen? Ja. Vier Meter lang, 2,5 Meter breit, 3 Meter hoch, 30 Kubikmeter Luft. Die Decke leicht gewölbt. Als man ihn am Abend holte, um ihm seine Zivilkleidung und alle anderen persönlichen Dinge aus der Effektenkammer auszuhändigen, hielt er das Kästchen in Händen. Im blauen Samt. 3 Kugeln. Eine schwarz und 2 von cremehellem Weiß. Dass man bei ihrem Anblick an sehr blasse Haut denken musste. Rechtsanwalt Dr. Ansgar Klein aus Frankfurt, der den Beschluss von Mittwoch erreicht hat, holt seinen Mandanten ab. Für Hans Arbogast ist es ein um einen Tag verspätetes Geburtstagsgeschenk, denn am 29. April ist er 48 Jahre alt geworden. Lupinenweg 4. Den Koffer und die Adresse hatte er von Ansgar Klein. Es ist alles besprochen. Hans, also willkommen erstmal. Warum hat sie mir nie geschrieben? Hasst sie mich? Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Der Schrank aus dem Salmen. Das Bild auch. Kein Fernseher. Hier wirst du schlafen. Gut. Und vielen Dank auch. Deinem Wagen geht es gut. Der Isabella? Ja. Ich habe sie bei einem Bauern untergestellt, als der Salm verkauft wurde. Nein. Das ist nicht wahr. Ich war mir sicher, sie wäre längst verkauft. Gleich morgen sehe ich sie mir an. Ja. Damit du es weißt, Hans, du bist mein Bruder. Deshalb habe ich dich nicht weggeschickt. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich von dir halten soll. Hast du mich eigentlich? Damals konnte ich das gar nicht glauben, wovon alle erzählten und worüber die Zeitung schrieb, was du getan haben solltest. Ich fand das unvorstellbar. Katrin war damals oft bei uns. Sie erzählte von den Besuchen in der Untersuchungshaft. Und dann war der Prozess. Ja, du hast recht. Damals habe ich dich gehasst. Ich dachte, du zerstörst unser aller Leben. Und heute? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Das war auch für mich das Schlimmste, all die Jahre im Knast. Nicht zu wissen, was wirklich ist. Das Amtsgericht Krangert hat den Beginn des Wiederaufnahmeverfahrens auf den 27. November 1969 festgesetzt. Katja Lawanz hatte alle Unterlagen, die sie benötigte, beieinander. Und auch die Auswertungen, Fotos und Dias ihrer Versuche mit den Leichen aus der Charité lagen in mehreren Ordnern bereit. Sie haben mir ihre Einwilligung zur Mitarbeit erteilt. Die sowjetischen Modeschöpfer verbinden traditionelle Motive. Auseinandersetzung mit der Politik der Bundesregierung. Und deren Politik ist ja nicht gerade fein. Sauerkraut wird möglichst nicht gewaschen und nicht ausgedrückt. Das macht die Füllung besonders würzig. Im Rahmen der Kooperation werden wir eine Schweinemastanlage bauen. Im Jahresausstoß von 24.000 Dezitonnen. Am Freitag, den 24. November um 11.05 Uhr, fuhr der D218 ab, Bahnhof Friedrichstraße. In Gerstungen kam der Zug um 17.34 Uhr an. Erst 54 fuhr er weiter. Im Dunkeln ahnte Katja, dass die Landschaft hügeliger wurde, dann wieder flacher. Sie kam nach Hanau und schließlich mit leichter Verspätung 20 nach 8 in Frankfurt an. Ansgar Klein wartete, wie besprochen, am Gleis. Und wohin? Wie meinen Sie das? Na, wohin möchten Sie? In welches Hotel kann ich Sie bringen? Haben Sie denn kein Zimmer für mich reserviert? Oje. Verzeihen Sie mir bitte, aber das habe ich glatt vergessen. Können Sie mir sagen, wie ich das von Ost-Berlin aus hätte machen sollen? Ja, Sie haben natürlich völlig recht. Das tut mir wirklich leid. Wissen Sie was? Sie übernachten einfach bei mir. Das geht doch nicht. Natürlich geht das. Ich habe ein Gästebett und mache uns gleich auch noch was zu essen. Ein Hotel haben wir die ganze nächste Woche in Krangert. Einverstanden? Katja nickte. Dr. Klein bewohnte seit seiner Scheidung eine kleine Wohnung im Frankfurter Westend. Der Neubau in der Arndtstraße füllte eine Kriegslücke zwischen zwei fünfgeschossigen Gründerzeithäusern aus. Lieber Herr Klein, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin etwas früher losgegangen, da ich noch ein paar Besorgungen machen muss. Ich bin rechtzeitig zurück. Im ersten Moment glaubte er weniger daran, einen fremden Menschen vor sich zu haben, sondern so etwas wie eine Absence zu erleben. Denn so ähnlich die Frau, die nun aus dem Aufzug trat und ihm entgegenkam, Katja Lawanz sah, so sicher schien sie es doch nicht zu sein. Könnten Sie mir etwas Geld leihen, Herr Klein? Ja, natürlich. Wofür denn? Für die Perücke. Oder fällt Ihnen gar nichts auf? Doch, natürlich. Sie ist wunderbar. Marie Gurt hatte auch rote Haare und bei uns im Osten gibt es sowas nicht. Sehr geehrte Herren, zu dem Artikel Mordprozess Arbogast wird wieder aufgerollt, darf ich Ihnen mein Gutachten überreichen. Die Stellungnahme zu diesem Gutachten bitte ich der Anlage zu entnehmen. Was die Unbescholtenheit des Arbogast anbetrifft, von der im besagten Artikel die Rede ist, so bitte ich, sich in den Akten näher orientieren zu wollen. Meines Wissens ist er wiederholt vorbestraft. Darunter auch einschlägig. Absender Professor Dr. Heinrich Maul. Was halten Sie nun wirklich von Arbogast? Wie soll ich die Frage verstehen? Unverfänglich, Herr Anwalt, ganz unverfänglich. Was für ein Mensch ist er? Bei meinen Besuchen in Bruchsal hatte ich den Eindruck, er entfernt sich immer mehr aus der Realität. Es war höchste Zeit, verstehen Sie? Er wirkt immer noch jugendlich. Nur bewegt er sich seltsam langsam. Irgendwie so, als wolle er mit dem Kopf und den Ellbogen in der kleinen Zelle nicht anstoßen. Wenn ich bei meinen Versuchen die jungen Frauen mit ihrem Kopf auf den kalten Stein gelegt habe, konnte ich manchmal nicht anders, als mir vorzustellen, wie das wohl ist, wenn der Tod einen wegreißt aus der Wärme. Als ob in einem alles zerbräche. Ich weiß nicht, ob das nur entsetzlich ist. In der Literatur findet man Berichte von Patienten, die zwar vor allem von allergrößtem Schmerz, aber auch oft von einer Empfindung größter Entspannung berichten. Alles öffnet sich. Nichts hat mehr eine Funktion. Nie mehr. Endgültig. Ist es nicht das, was wir in der Liebe immer zu spüren hoffen? Wissen Sie, ich war mir eigentlich die ganzen Jahre nie ganz sicher, was sich wirklich damals abgespielt hat. Und im Gegensatz zu Ihnen habe ich es, glaube ich, gar nicht so genau wissen wollen. Verstehen Sie? Als Sie in Grangard ankamen, wollten Sie gleich schlafen gehen. Ihre Zimmer lagen nebeneinander. Und während Ansgar Klein noch zögernd überlegte, wie er sich verabschieden sollte, griff Katja Lawans ihm schon mit der linken ins Nackenhaar und küsste ihn. Ohne nachzudenken, schloss er die Augen und erwiderte den Kuss. Es freut mich wirklich sehr, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Herr Arbogast. Ja, mich auch. Hans Arbogast war aufgestanden und schüttelte Katja Lawans die Hand. Hinter ihm trieb das blinde Gewölk des Nebels unvermindert gegen die Fensterfront. Auch Ansgar Klein war aufgestanden. Er stellte Fritz Sarrazin vor, der direkt vor der Pathologin saß und sie nun ebenfalls begrüßte. Sarrazin erkundigte sich nach ihrer Reise und welchen Wagen sie fahre. Ich habe gar keinen Führerschein. Beinahe am meisten in all der Zeit im Gefängnis habe ich mich darauf gefreut, wieder Auto fahren zu können. Gibt es denn jenen Wagen noch? Natürlich. Der stand die ganze Zeit gut eingeölt und mit Decken geschützt in einer Scheune. Übrigens gar nicht weit von hier. Und wie war es, wieder damit zu fahren? Das fragen Sie? Bei diesem Auto? Ich kenne mich mit Autos so überhaupt gar nicht aus. Es ist eine Isabella. Klingt hübsch. Seit Arbogast ihr Gutachten kannte, hatte er sich vorzustellen versucht, wie sie aussehen mochte. Doch hatte er niemals erwartet, bei ihr den Geruch jener Zeit wiederzufinden, die man in ihn einsperrte, als man ihn einsperrte. Wenn Sie wollen, kann ich sie Ihnen zeigen. Sie meinen jetzt gleich? Warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Schließlich bin ich hier ja sozusagen auf Urlaub und in der Fremde kann man tun und lassen, was man will, oder nicht? Arbogast schob den Torflügel weiter auf, sodass etwas vom milchigen Licht dieses nebligen Sonntags in die Scheune fiel. Der Boden bestand aus feuchten, schwarzen Ziegeln und es roch muffig. Darf man hier rauchen? Nein, aber machen Sie ruhig. Es ist kalt. Unter der Plane dort wartet der Wagen, wie eine meiner Leichen im Labor. Und? Bereit? Ja. Es war kein Staub oder Dreck auf der Karosserie. Der Lack glänzte. Katja Lawans folgte den Chromleisten mit den Fingern, dem Schriftzug Borgward am vorderen, dem Chromflügel auf dem hinteren Kotflügel. Darf ich? Sicher. Hier war's. Alles ist kalt. Die Polster, das Metall, der silberblaue Synthetikstoff der Türverkleidung. Auch die Stille ist kalt. Hatten Sie Radio gehört? Auf den Fotos hatte sie keine Angst. Nie sieht man die Angst. Es war der 27. November 1969, 9.30 Uhr. Hans Arbogast war, auch wenn er sich bemühte, gelassen zu wirken, aufgeregt. Er ist da. Maul ist tatsächlich gekommen. War keine Aufregung, Herr Arbogast. In diesem Moment öffnete sich eine der beiden Türen hinter der Richterbank und Richter und Geschworene betraten den Raum. Alle standen auf. Hiermit wird das Wiederaufnahmeverfahren Aktenzeichen 25380 aus 1955 in der Sache Bundesrepublik Deutschland gegen Hans Arbogast eröffnet. Kennen Sie den Richter? Den Vorsitz hat Landgerichtsrat Horst Lindner, der zweite Mann hier in Grangard. Eigentlich hätte sein Chef übernehmen müssen, aber der kneift und hat sich krank gemeldet. Das ist die Chance für Lindner, sich zu profilieren. Für die Anklagevertretung sind Oberstaatsanwalt Dr. Bernhard Curtius anwesend und Staatsanwalt Günter Frank von der Staatsanwaltschaft Grangard. Für die Verteidigung sehe ich Herrn Rechtsanwalt Dr. Ansgar Klein. Nun richteten sich alle Blicke auf den Staatsanwalt, der mit der Verlesung der Anklage begann, die nun zum zweiten Mal auf Mord lautete. Möchten Sie sich zu den gegen Sie erhobenen Vorwürfen äußern, Herr Arbogast? Ja. Gut. Dann erzählen Sie einfach von dem Tag, an dem das Unglück geschah. Denn ein Unglück war es auf jeden Fall. Ist es noch weit? Vielleicht eine Stunde. Wollen wir nicht noch mal lieber irgendwo anhalten? Ja, ich habe Marie Gurt zu einer Spritztour in den Schwarzwald mitgenommen. Und auf der Rückfahrt haben wir dann in Triberg im Hotel überm Wasserfall ein Abendessen bestellt. Und wie ging es dann weiter? Sie haben nochmals gehalten? Ja, in Gutach, im Engel. Warum eigentlich? Ich glaube, wir wollten nicht zurück. Ich verstehe. Erzählen Sie weiter. Sie hat dann im Auto den Anfang gemacht. Mit Schmeicheleien. Und dann? Frau Gurt fing an, sich auszuziehen. Das erste Zusammensein war kurz und normal. Und dann dachte ich, wir ziehen uns wieder an und fahren heim. Herr Arbogast, dürfte ich Ihnen kurz vorlesen, was nach Meinung des Gutachters im ersten Prozess Herrn Professor Dr. Maul dann weiter geschehen ist? Der Angeklagte hat möglicherweise der Frau Gurt zunächst Schläge auf Nase und Gesicht verabfolgt, worauf diese wohl die Flucht ergriffen hat. Der Angeklagte ist wahrscheinlich hinterhergerannt und hat ihr auf den Kopf geschlagen. Nach diesen Schlägen ist sie zusammengesunken, worauf er ihr die Schlinge um den Hals gelegt und kräftig zugezogen hat. Der Angeklagte hat dann die Frau umgedreht und gänzlich entkleidet. Er hat ihr in die rechte Brust und in den Bauch gebissen. Anschließend hat er noch während des 3 bis 8 Minuten dauernden Todeskampfes und vielleicht noch nach dem Tode den Verkehr mit ihr ausgeübt. Reden Sie doch endlich! Sehen Sie mich an, Professor Maul! Ich habe wegen Ihrem Gutachten 16 Jahre im Gefängnis gesessen! Setzen Sie sich bitte wieder, Herr Arbogast. Herr Arbogast. Bitte, fahren Sie fort. Sie hatten vorhin berichtet, dass Sie mit der Toten intimen Verkehr hatten und danach annahmen, man fahre nun wieder zurück. Ja. Wir gingen ins Auto zurück und haben zunächst eine Zigarette geraucht. Dann aber hat es Frau Gurt erneut nach Zärtlichkeiten verlangt. Und wir sind noch einmal ausgestiegen. Sie hat sich dann umgedreht und es kam zu einem Verkehr von hinten. Sie meinen anal? Fester. Noch. 4. Dann halt still. Im Obduktionsbericht wird auf Verletzungen hingewiesen, die einen Analverkehr sehr wahrscheinlich erscheinen lassen. Nein! Wir haben es ganz normal gemacht. Und wie erklären Sie sich dann diese Verletzungen? Das könnte später vielleicht im Auto passiert sein, als ich sie sauber machte. Moment. Zunächst sind wir noch auf der Wiese. Was geschah dort? Wir liebten uns sehr heftig. Was soll sich das Gericht vorstellen unter heftig? Marie bewegte sich viel mehr als beim ersten Mal. Sie hob mir ihre Brust zum Mund und wollte erst, ich solle daran saugen und bat dann, sie zu beißen. Und Sie sind ihrer Bitte nachgekommen? Ja. Währenddessen küsste sie mich überall, biss mich auch in den Hals und zerkratzte mir den Rücken. Das heißt, was Sie beide taten, geschah mit gegenseitigem Einverständnis? Ja, natürlich. Ja, und dann? Und dann drehte Marie sich auf den Bauch. Und ich drang in sie ein. Wobei ich sie kaum halten konnte. Aber letztlich gelang es ihnen, sie festzuhalten. Ja, ich hatte eine Hand an ihrer Hüfte und die andere an ihrem Hals. Haben Sie sie dabei gewürgt? Nein, ich hielt sie nur fest, denn sie bewegte sich immer mehr. Und dabei sackte sie dann plötzlich in meinen Händen zusammen. Was heißt, sie sackte zusammen? Sie sackte buchstäblich unter mir zusammen. Ich habe mir zuerst gar nichts dabei gedacht und gewartet, dass sie weitermacht. Und dann? Als sie sich überhaupt nicht mehr rührte, habe ich mein Ohr auf ihre Brust gelegt. Aber da war kein Herzschlag zu hören. Da wurde ich kopflos. Ich habe Frau Gurt ins Auto gezogen, die Leiche auf den Rücksitz gelegt und bin nach Krangard gefahren. Plötzlich stank es nach Kot. Ich habe dann angehalten, habe ihren Unterrock zerrissen und sie mit den Fetzen sauber gemacht. Wann sind Sie zur Polizei gegangen? Am Montag. Ich wollte mich an der Aufklärung beteiligen. Die Protokolle vermitteln einen ganz anderen Eindruck. Bei der ersten Vernehmung behaupteten Sie, Frau Gurt lediglich mitgenommen zu haben. In der zweiten Vernehmung stritten Sie ab, mit ihr auch nur das Geringste zu tun gehabt zu haben, um in der dritten Vernehmung zu gestehen, dass Marie Gurt in Ihrer Gegenwart plötzlich gestorben sei. Ich war von Anfang an der Mörder. Die Geschichte dieses Falles führt wieder einmal vor Augen, dass es unbedingt einer Reform der Strafprozessordnung bedarf, die meiner Meinung nach auch mit hundertprozentiger Sicherheit kommen wird. Denn die Zeiten haben sich, Gott sei Dank, geändert. Man konnte heute beinahe den Eindruck gewinnen, als ob du Frau Lavans aus dem Weg gehst. Oder täusche ich mich da? Nein, da täuschst du dich natürlich nicht. Es tut mir leid, ich weiß, das ist ziemlich albern. Wir sind auf Katja Lavans angewiesen. Ja, ich weiß. Außerdem halte ich sie für eine ziemlich kluge Frau. Ja. Und charmant ist sie auch. Ja. Eifersüchtig? Nein, natürlich nicht. Mit Verlaub, das glaube ich dir nicht. Ich mache mir Sorgen um sie. Wegen Arbogast? Arbogast ist unschuldig. Ja. Also bist du doch eifersüchtig. In der Sache Bundesrepublik Deutschland gegen Hans Arbogast, Aktenzeichen 25380 aus 1955, setzen wir das Verfahren fort. Wir treten heute in die Beweisaufnahme ein. Ich bitte jetzt Professor Dr. Kaser in den Zeugenstand. Die Fotos der Leiche ergeben nicht den geringsten Hinweis, dass Marie Gurt mit einem Kälberstrick oder einem strickähnlichen Werkzeug erdrosselt worden ist. Die ganze Diskussion hätte sich erledigt, wenn man seinerzeit einen Tesastreifen auf den Hals der Getöteten gelegt und dann abgezogen hätte. Dann könnten wir sogar sagen, ob es eventuell ein Strick aus Hanf oder Sisal war. Das hat man nicht getan. Ist denn diese Methode üblich? Heute nutzt sie jeder. Und Dr. Max Wies von der Zürcher Kantonspolizei hat diese Methode der Spurensicherung mit Tesastreifen 5 Jahre vor der Tat veröffentlicht. Ich verstehe. Das Schlimmste aber ist und bleibt, dass Professor Dr. Maul die Fotos bei der Veröffentlichung manipuliert hat. Er hat eine Schnittspur mit einem Aufkleber überdeckt und die Druckstelle am Hals durch mehrere Pfeile markiert. Das ist ungeheuerlich. Und in der Sprache der Techniker Camouflage. Vom Standpunkt der wissenschaftlichen Fotointerpretation aus etwas Grauenhaftes. Die Verhandlung wird morgen um 8 Uhr fortgesetzt. Es begann zu dämmern. Noch hatte man die Lampen nicht eingeschaltet. Doch schon lag die Bank mit dem Verteidiger und Hans Arbogast unter den hohen Fenstern im Schatten des frühen Abends. Da bemerkte Katja Lavans plötzlich, wie das diffuse, schon ganz schüttere Licht wieder zu glimmen begann. Im selben Moment sah sich auch Hans Arbogast zu den Fenstern um und hoch in den eben noch regendunklen Nachmittagshimmel, der mit einem Mal strahlte wie weißes Papier. Das feinnervige Birkengeäst war nun weiß konturiert und Schneeflocken schraffierten noch einmal Helligkeit in die Wolken. Wollen wir einen Ausflug mit der Isabella machen? Gern. Warum nicht? Katja genoss die Fahrt über die leere Landstraße inmitten des nächtlichen Schnees und vergaß darüber die Zeit. Einmal fasste Arbogast sich ins Haar und hielt sich einen Moment lang den Nacken so, wie er es in den letzten Tagen immer wieder getan hatte, wenn ihn etwas ergriff. Seine Hände sind sehr groß. Jetzt sind wir an der Stelle vorüber, wo es geschehen ist. Kurz darauf tauchten einige Häuser an der Landstraße auf. Arbogast nahm den Fuß vom Gas, blinkte und lenkte den Wagen auf den Parkplatz neben einem Gasthaus. Sie folgte ihm, als er ausstieg. Hierher wolltest du doch, oder? Natürlich. Oder will ich etwas anderes? Ja. Und warum? Ich möchte einmal an einer Geschichte teilhaben, von der ich nur die Kehrseite des Todes kenne. Hast du seit damals eine Frau gehabt? Mir ist ziemlich kalt. Dann lass uns weiterfahren. Als wir uns hier zum ersten Mal küssten, verschwand alles. Zum ersten Mal verschwand alles andere. Ich hatte das vorher nie erlebt. Ich verstehe. Was verstehst du? Ich habe ihre Fotos gesehen. Ich weiß, sie war glücklich. Und ich habe viele tote Frauen gesehen. Heißt das, du glaubst mir, dass ich sie nicht umgebracht habe? Katja Lawanz sah aus dem Beifahrerfenster und es dauerte eine ganze Weile, bis die unangenehme Stille ihres Schweigens im Motorengeräusch untergegangen war. Wenn die Straße einmal für einen Moment etwas weniger kurvenreich war, ließ Hans Arbogast seine rechte Hand vom Schalthebel leicht gegen ihren Oberschenkel fallen und schmiegte sie so an ihr Bein, als läge sie da nur wie selbst vergessen und einer Gewohnheit folgend. Katja Lawanz erwiderte zwar den leichten Druck zunächst nicht, rückte aber auch nicht ab. Kalt wie die Vergangenheit ist die Haut der Toten. Habe ich Angst? Ist das Triberg, wo ihr damals zu Abend gegessen habt? Ja, da oben ist das Hotel. Die Bäche, die von dort kommen, sind kalt, dass sie keiner erträgt. Kennst du das? Nein, was ist das? Ein Gedicht. Es handelt vom Schwarzwald. Von hier? Ja, von dort oben. Und wie geht's weiter? Wir aber haben uns unten in kältere Betten gelegt. Von wem ist das? Von Brecht. Dem Kommunisten? Ja. Ein schönes Gedicht. Es geht noch weiter. Ich habe nur den Schluss vergessen. Lass uns in dem Hotel etwas essen, vielleicht fällt er mir dann wieder ein. Lieber nicht. Aber mit Marie warst du da oben. Hast du keinen Hunger? Doch, aber alle würden uns nur anstarren. Du hast recht. Bist ja mein berühmtester Fall. Und während sie die Augen schloss, kam es ihr vor, als sei sie seine Verbündete, seltsam ihm verschworen. Teile sein Geheimnis. Sie hielt den Atem an. Seine Lippen spielten nur langsam mit den ihren. Er küsste, wie sie es erhofft hatte, wie jemand, der sich in der Gewalt hat. Wenn er Marie doch ermordet hatte, weiß er es vermutlich nicht einmal. Du kannst die Augen aufmachen, wir sind da. Sie konnte es nicht erwarten, endlich nackt zu sein, schloss wieder die Augen und stützte sich auf die Motorhaube, während er sie auszog. Beugte sich vor, bis sie mit dem Gesicht auf dem warmen und trockenen Blech lag und rollte ihm ihr Becken so heftig entgegen, dass sie immer wieder aus dem Rhythmus kamen. Schließlich griff sich seine Hand ihren Hals und er zwang sie in einen Takt. Sie spürte ihn wie ein sehr schönes Tier in sich und wurde für einen Moment ganz ruhig. Dann grub ihr seine Hand alle Luft ab. Gleich werde ich kommen. Gleich. Sie hat schöne Schultern. Nur einmal ist der Tod egal. Marie greift nach seiner Hand. Kein Atem mehr. Sie hörte gar nicht mehr aufzukommen. Und für einen Augenblick war tatsächlich alles ganz einfach. Nur einen Moment noch. Dann ist es vorüber. Matt würgte sie gegen die Hand an, die ihren Hals umklammerte, spürte gleichförmig und von sehr weit, dass Arbogast noch immer in sie stieß. Und stieß ihn weg. Kein Atem mehr. Er griff nach ihrer Schulter. Doch immer wieder schüttelte sie seinen Griff ab, bis er sie an ihren Haaren zu halten versuchte und ihr die Perücke vom Kopf riss. Überrascht hielt er inne und starrte sie an. Du siehst aus wie ein Engel. Du Schwein! Was bist du für ein Schwein? Jetzt verstehe ich, warum du rot trägst. Marie hat gesagt, Rothaarige tragen nie rote Sachen. Noch immer hielt er die Perücke in der Hand. Sie gestattete sich noch einen Moment, ihn anzusehen. Dann hatte sich ihr Atem so weit beruhigt, dass sie sich anziehen konnte und ging. Schau mich an. Ich bin unschuldig. Schau mich doch an. In der Sache Bundesrepublik Deutschland gegen Hans Arbogast, Aktenzeichen 25380 aus 1955, setzen wir das Verfahren fort. Das Gericht ruft als Gutachter Frau Dr. Katja Lawans. Lassen Sie mich vorweg sagen, mit großer Freude habe ich dieses Gutachten nicht gemacht, da ich zu einem anderen Ergebnis komme als ein Kollege, der allgemein sehr geschätzt wird. Andererseits schien es mir aber unbedingt geboten, mitzuhelfen, ein Fehlurteil zu korrigieren, das sich einem höchst fragwürdigen Gutachten verdankt. Das Urteil von 1955 legt gerichtsmedizinische Befunde zugrunde, die zum Teil gar nicht erhoben oder aber unter der Mitwirkung von Sachverständigen fehlgedeutet worden sind. So bedeutet die Tatsache, dass die Leiche mit dem Kopf tiefer lag, dass etwaige Blutungen, seien sie vital oder postmortal, stärker fortschreiten als bei Horizontallage. Seziert man die Halsweichteile, so ist gerade hier eine Sektion in Blutleere für die Befunderhebung eine Conditio sine qua non, wie es übrigens Herr Professor Maul in seinem eigenen Lehrbuch als Vorbedingung verlangt. Das Sektionsprotokoll belegt, dass das nicht der Fall war. Ein weiterer Fehler war, Analverkehr als gesichert anzusehen. Außerdem ist mir unverständlich, wie die damaligen Gerichtsmediziner und der Gutachter der Staatsanwaltschaft behaupten konnten, die Verletzungen seien ausschließlich vitaler Art, das heißt zu Lebzeiten entstanden. Einen Moment bitte. Können denn Blutungen noch nach dem Tode entstehen? Ja, natürlich. Das gehört seit 1896 und den Arbeiten von Schulz zum klassischen Schrifttum der Gerichtsmedizin und gilt als gesichertes Wissen. Und wie unterscheidet man Verletzungen nach dem Tode von solchen zu Lebzeiten? Überhaupt nicht. Wenn eine Einwirkung auf einen Körper in den ersten Stunden nach dem Tode erfolgt, ist es später nicht möglich festzustellen, ob diese Einwirkung zu Lebzeiten oder postmortal erfolgt ist. Insofern muss es als bedenklich angesehen werden, aus Vertrocknungen im Halsbereich auf einen Drosselungsvorgang zu schließen, da die bewussten Marken durchaus nach dem Tode entstanden sein können. Könnten Sie noch mit einem Wort erläutern, was man unter Vertrocknungen versteht? Vertrocknungen an Leichen entstehen primär durch Abschürfungen, wie sie natürlich auch für Erdrosseln typisch sind. Fahren Sie bitte fort, Frau Dr. Lawans. Die Leiche der Verstorbenen ist zu einem Zeitpunkt beginnender Totenstarre von der Straße aus in das Brombeergesträuch geworfen worden und kam dort, wie die entsprechenden Fotos zweifelsfrei belegen, auf Ästen zu liegen. So kann die Aufliegestelle durchaus Y-förmig gewesen sein, wie bei einer Astgabel. Um hier den Beweis erbringen zu können, dass durch Auflegen von Leichen mit dem Hals auf Kanten Vertrocknungen und auch aufgegabelte Vertrocknungen zustande kommen können, habe ich an der Charité mit dem dort vorhandenen Leichenmaterial eine Versuchsreihe durchgeführt, deren Ergebnisse ich fotografiert habe und nun dem Gericht gerne vorführen würde. Einverstanden. Hier handelt es sich um den ersten Vertrocknungsversuch aus einer Serie, die laufend fortgesetzt wurde. Die Leichen lagen zwischen 12 und 14 Stunden auf. Marie Gurt selbst lag etwa 45 Stunden im Freien. Zunächst hier die Leiche einer 23-jährigen Frau. 5 Tage nach ihrem Tod wurde die bei 10 Grad Celsius aufbewahrte Leiche mit dem Hals auf die Kante eines Ziegelsteins aufgelegt und für 12 Stunden so belassen. Das Fotogramm zeigt eine Y-förmige aufgegabelte Vertrocknung. Die Aufgabelung liegt hinter dem Ohr. In diesem Versuch wurde folgendermaßen verfahren. 7 bis 8 Stunden nach dem Tod wurde die Leiche mit der linken Halsseite für 14 Stunden auf einen mit nassem Stoff überzogenen Ziegelstein gelegt und verblieb in der gegebenen Stellung. Dieses Bild zeigt das Ergebnis. Auch hier sind Aussparungen in der Vertrocknung zu sehen. Ich bin der Meinung, dass auf diese Weise die verschiedensten Vertrocknungen mit oder ohne Aussparungen zustande gebracht werden können. Hier sehen Sie noch einige Versuche. Nun hat die Verstorbene eine besondere Anamnese gehabt, die nicht ohne Bedeutung ist. Nach Auskunft einer Berliner Dienststelle, die wir eingeholt haben, hat Frau Gurt 1948 eine Lues durchgemacht und darüber hinaus wurde bei der Obduktion ein Abortus incompletus mit 5 Markstück großem Mutterkuchen festgestellt. Das heißt Abtreibung? Ja, und zwar Mens 3. Also dritter Monat. Das sind in Bezug auf Herz und Kreislauf keine indifferenten Umstände. Es muss daher auf den histologischen Befund verwiesen werden, der im Herzmuskel erhoben wurde. Hier liegt ein alter Herzbefund neben einer frischen Entzündung vor. Hinzu kommt die Möglichkeit des akuten kardialen Überanstrengungstodes und vor allem der Valsalva-Mechanismus bei Pressatmung, der mit einem starken Blutdruckabfall einhergeht. Die Verstorbene gehörte dem dafür prädestinierten asthenischen Typ an, war sehr zart und nur 1,55 groß. Seit dem 17. Jahrhundert sind entsprechende Todesfälle beim Beischlaf bekannt. Wie häufig und in welchem zeitlichen Zusammenhang mag man der Arbeit von Ueno on the so-called Quiescent Death, Nihon University Press 1965 entnehmen. Diese Art des Todes kommt übrigens häufiger extramarital vor als in der Ehe. Wissen Sie, was dies ist, Frau Dr. Lavans? Der Anwalt öffnete den Karton und nahm so, dass jeder es sehen konnte, ein Stück Seil heraus. Katja Lavans schüttelte den Kopf. Das ist ein Kälberstrick. Im Zuschauerraum entstand Gemurmel. Die Geschworenen und auch Hans Arbogast beugten sich vor, um besser sehen zu können. Klein reichte der Pathologin das Seil und sie betrachtete es genau. Glauben Sie, dass Marie Gurt mit so etwas erdrosselt wurde? Nein. Und was war dann Ihrer Einschätzung nach die tatsächliche Todesursache, Frau Dr. Lavans? Meiner Ansicht nach trat der Tod durch ein Versagen des vorgeschädigten, das heißt versagensbereiten Herzens ein, da mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Entzündung des Herzmuskels vorlag. Hinzu kam noch die Kreislaufbelastung durch den Intimverkehr. Das heißt, nach Ihrem Dafürhalten gab es an der Leiche keine Befunde, die beweiskräftig wären für einen gewaltsamen Angriff auf die lebende Frau? Nein. Und alles, was an der Toten für Gewaltanwendung spricht, ist mühelos als nach dem Tode entstanden, also etwa beim Verstecken der Leiche im Gebüsch zu erklären? Ja. Nach dem Tod ist eben noch nicht alles tot. Die Todesursache ist also Herzversagen? Ja. Frau Dr. Lavans, heißt das, Sie schließen einen Gewalttod völlig aus? Ja, es ist ausgeschlossen, dass ein gewaltsamer Angriff auf den Hals der Frau Gurt erfolgt ist, der zum Tode geführt hat. Hiermit schließe ich die Sitzung. Die Kammer zieht sich nun zur Beratung zurück. Der Termin der Urteilsverkündung wird für Montag 9 Uhr festgesetzt. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Gleichgültig, welche Auswirkungen der gestrige Tag auf den Fall Arbogast haben wird. Nun hat die Gerichtsmedizin Deutschlands, die Gerichtsmedizin aus beiden Teilen Deutschlands, eine große Stunde. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Katja Lavans traute sich nicht, irgendetwas zu sagen. Und auch Ansgar Klein blieb zunächst einfach zwischen Tür und Angel stehen. Dann aber trat er vorsichtig einen Schritt an sie heran und schien ihr Gesicht in beide Hände nehmen zu wollen, wobei die Erinnerung sie für einen Moment zu überwältigen drohte und sie sich beherrschen musste, seine Hände nicht wegzuschlagen. Doch sie hielt still und ließ es geschehen. Komm rein. Er zog sich wortlos aus und sie schlüpften ins Bett. Kannst du eigentlich ein Gedicht auswendig? Ja, aber nur ein einziges. Sag es mir. Nein, lieber nicht. Nun mach schon. Animula vagula blandula hospis comesque corporis quenunc abibis in loca pallidula rigida nudula nec ut solis dabis iocos. Kommt Animula von Anima, der Seele? Ja, ein Kosewort. Also Seelchen. Ja, Seelchen ist schön. Schweifendes, zärtliches Seelchen, Gefährtin meines Leibes, gehst weg jetzt an jenen fahlen, erstarrten Ort. Du kleine Nackte wirst nicht mehr spielen mit mir. Und der Himmel war leer. Und, Fritz, was hältst du nun von unserem selbstlosen Einsatz für die gute Sache? Ist sie denn strittig? Nun haben wir es vielleicht mit einem Mord zu tun, der heutzutage keiner mehr sein darf. Ich habe Arbogast gestern besucht. Und ich denke schon, dass jenes Geschehen damals so etwas wie ein Unfall war. Zugleich aber auch ein Ausbruch. Eine Art von Ladungsübertragung, ein Gewitter. Ein letzter Rest des Krieges, der sich plötzlich entlud. Was hat der Krieg damit zu tun? Er hat ihn in sich. Und? Ich glaube, damals haben das alle empfunden. Man kannte die Witterung nur zu gut. Die Geschworenen, die Richter, die Presse, alle wussten, das muss weg. Das durfte es nicht mehr geben. Die Angst war zu groß. Dann zivilisierte man sich und heute ist die Angst verschwunden. Man hat sogar vergessen, dass es sie gab. Der Gerichtssaal war am Montag wegen Überfüllung gesperrt. Mikrofonangeln, Handscheinwerfer und Kameras über den Köpfen zitterten langsam ein Stück beiseite, als die beiden Türen zugedrückt wurden. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Das entsprechende Urteil des Schwurgerichts Grangard vom 17. Januar 1955 wird aufgehoben. Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte wird ebenfalls aufgehoben. Über eine zu leistende Entschädigung für die zu Unrecht erlittene Untersuchungs- und Strafhaft ergeht ein besonderer Bescheid. Das Schwurgericht ist der Meinung, dass für eine vorsätzliche Tötung oder eine Misshandlung der Frau Gurt durch Hans Arbogast kein begründeter Verdacht mehr besteht. Das Gericht hat über 7 Stunden beraten. Es hatte dabei nur strafrechtliche Gesichtspunkte zu prüfen und nicht etwa Fragen der Moral oder der Sittlichkeit. In den letzten Tagen haben zahlreiche Briefe das Gericht erreicht und ich kann nur sagen, dass wir uns bemüht haben, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Ob wir uns geirrt haben, weiß allenfalls Herr Arbogast. Nach einem aus dem Jahre 1898 stammenden Gesetz können beispielsweise Personen, die im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen werden, höchstens eine Haftentschädigung von 75.000 D-Mark erhalten. Das ist lächerlich für 16 verlorene Jahre. Ich habe eine Flut von Bittschriften aus deutschen Strafanstalten bekommen. Wenn nur ein Bruchteil dieser Hilferufe begründet ist, dann kann man nicht mehr schlafen. Es packt einen das Grauen. Katja Lawanz und Ansgar Klein verließen Grangard, überquerten die Murg und bogen dann auf die Autobahn ein. Es schneite und die Scheibenwischer tanzten vor den nicht endenden Fluchtpunkten anstürzender Flocken. Ihr Zug, der D-201, fuhr um 22.34 Uhr. Beide hatten es die ganze Zeit vermieden, darüber zu sprechen, ob sie sich wiedersehen würden. Aber sie küssten sich lange, bevor Katja einstieg. Der Fall Arbogast. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Thomas Hettche. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzähler: Christian Redl. Hans Arbogast: Christian Berkel. Katja Lawanz: Andrea Sawatzki. Ansgar Klein: Gerhard Hinze. Fritz Sarrazin: Peter Fitz. Horst Lindner: Stefan Schwarz. Bernhard Curtius: Volker Hanisch. In weiteren Rollen: Klaus Dittmann, Wilfried Freitag, Kai Hufnagel, Anna-Maria Kurikova, Brita Subkle-Hildebrand. Technische Realisation: Gerd-Ulrich Poggensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz: Katrin Albinus. Musik: Bert Wrede. Hörspielbearbeitung und Regie: Ulrich Lampen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2003. Dramaturgie und Redaktion: Susanne Hoffmann.